Hoffnung vergeudet, als sich ein Sturm erhob mit wilder Macht. Die Wände, alle Eichen stürzen voll, wie Blüter brausend durch ihr grünes Haar versuchte gierig ihres Lebensmark ich doch ihre Stämme trotzte der Gefahr und standen unerschüttert still und stark und stark. Und als das Wetter schwingt mit leisem Schall noch manche Tropfen von dem Blätterrand, da stimmten sie zuvor die Vöglein all vor wieder ihre alten Lieder an. Ich lauschte entzückt dem Jubel, dem Gesang, nicht so gepflegt, dem Süßen weit auf drei, weit auf sein, der mir in vollem Sturm entgegen drang und leise sprach ich lieblich selbst hinein. Niemals vergiss, was dir dein Herz erfuhr und wenn ein Sturm dich überwältigen will, so denkt der heiligen Stimme der Natur, die meinen zu dir sprach, sei stark und still. Dann bleiben, was dir schlimm ist, auf dir schützt es reingestimmt, die Seite deiner Brust. Und auch nach drüben, seiten wir dein Lied, nicht ärmer sein und froher singen los. Seite deiner Brust und ab nach drüben, Seite.